Wir bitten den Herrn Jesus, sein Heiliger Geist möge uns klar machen, was er uns jetzt zu sagen hat. Im Dschungel von Vietnam habe ich Zhao kennengelernt. Er ist ein Eingeborener, der durch die Berge geht, von einem Dorf zum anderen, um das Evangelium zu predigen. Einige Tage hatte ich zu den Leuten des Stammes gesprochen. Am Schluss der letzten Versammlung stand Zhao auf und sagte: Doppelt alte Großmutter. Das wird einem gesagt, wenn man erst 75 ist, aber in diesen Stämmen ist Altsein eine große Ehre. Dann sagte er: Du bist weit, ganz weit hergekommen. Du bist alt, sehr alt. Du bist lange, sehr lange gereist, um uns von Jesus zu erzählen. Bringe unseren Dank, den Dank unseres Stammes an deinen Stamm, dass sie dir erlaubt haben, zu uns zu kommen. Ich fragte ihn: Hast du eine Botschaft für meine Stammesgenossen? Er wartete einen Moment. Ich denke, er betete. Dann sagte er: Sage deinem Stamm, dass wer sich nicht bekehrt von seinen Sünden, Jesus nicht schauen wird bei seinem Kommen. Hat er recht? Muss unsere Botschaft jetzt sein, dass wir uns bereit machen müssen für Jesu Kommen? Ich glaube, er hat recht. Wer diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wir wissen nicht, an welchem Tag oder zu welcher Stunde Jesus kommt, aber wir wissen auch keinen Tag oder Stunde, dass Jesus nicht kommen könnte. Wenn wir die Zeitung zusammen mit der Bibel lesen, wissen wir, dass viele von den Zeichen der Zeit schon da sind. Jetzt ist es Not, bereit zu sein. Ich las einmal in der Zeitung, dass ein Filmstar, Patricia Fitzbo, in Paris in einem 8-Tier-Auto ganz nah an den Fluss fahren musste. Als sie in das Auto einstieg, sagte sie zu ihren Freunden: Ich kann nicht einmal schwimmen. Das waren ihre letzten Worte. Ein Windstoß schob das Auto und sie ertrank. Kannst du schwimmen? Wir gehen einer sehr ernsten Zeit entgegen. Der Antichrist marschiert auf. Bist du stark? Bischof Zhao von China, der auf den Evangelistenkongress in Berlin war, warnte uns. China macht jetzt mit, was wahrscheinlich über die ganze Welt kommen wird. Ja, es wird eine Zeit kommen, da niemand kaufen oder verkaufen kann, ohne das Zeichen des Antichristen. Dieser Bischof hat sich gedemütigt, weil die Kirche die Christen nicht bereit gemacht hat für die schweren Prüfungen, in denen China jetzt lebt. Wir haben ihnen alles gegeben, was wir konnten. Das Evangelium, Kirchengebäude, ja Kleider und Nahrung, wo Armut war. Eins haben wir vernachlässigt. Wir haben sie nicht gelehrt, das Evangelium anderen weiterzugeben. Jetzt sind alle Pfarrer und Bischöfe weg. Die Kirche besteht praktisch nicht mehr. Eine unsichtbare Kirche aber wirkt weiter. Doch wenige waren stark genug, um andere zu stärken. Jener Bischof forderte uns auf, alles zu tun, um Kinder Gottes bereit und stark zu machen für die Zeit der Trübsal. Können schwache, kleine Menschen bereit sein? Wir müssen uns vorbereiten für die Zeit der Trübsal und der Verfolgung, wenn man nicht mehr öffentlich verkündigen kann. Jetzt heißt es, starke Herzen und einen nicht wankenden Glauben zu haben. Wie Petrus sagt in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und seid wach. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Dem müsst ihr in festem Vertrauen widerstehen. Und ihr wisst ja, dass eure Brüder in der ganzen Welt dieselben Leiden zu bestehen haben.